haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute ein neues Leben. Meine neue Klientin wollte am Telefon nicht damit herausrücken, was ich für sie tun konnte. Aber sie lockte mich mit einem Honorar im fünfstelligen Bereich. Da ich alles im fünfstelligen Bereich gut gebrauchen konnte, ließ ich mich darauf ein, mit ihr zu sprechen. Sie empfing mich in der Lobby eines teuren Hotels. Nur das Beste ist gut genug. Finden Sie nicht auch? Theoretisch schon. Eigentlich wollte ich mich an eine große Detektei wenden. Aber irgendwie finde ich Ihren Namen sympathisch. Er klingt wie ein uralter Krimi. Danke, danke, aber uralt ist man heutzutage erst ab 90. Ich fühle mich manchmal mit 30 schon uralt. Gehen Sie zweimal in der Woche in ein Altersheim essen. Das hilft. Diese Speisen ertrage ich nicht. Ich esse nur wenig und wenn, dann... Dann nur das Beste. Genau so ist es. Champagner in allen Lebenslagen. Warum nicht? Was kann ich für Sie tun? Meine Mutter ist vor 2 Jahren auf einer Wanderung tödlich verunglückt. Angeblich. Ihre Leiche wurde erst Wochen später gefunden. Sie glauben, dass sie ermordet wurde? Sie war nicht allein. Ihr damaliger Freund begleitete sie. Er tauchte erst 2 Tage später wieder auf und erzählte, dass er bewusstlos gewesen sei und sich an nichts erinnern könne. Gilt der Fall offiziell als abgeschlossen? Ja, aber nicht für mich. Wenn das vor 2 Jahren geschah, dann bin ich Detektiv Nummer sowieso, den Sie anheuern. Sie sind der Dritte. 2-mal kam nichts dabei heraus. Ich glaube, dass der damalige Freund meiner Mutter sie tötete und danach untertauchte. Ach. Ich bin erst vor ein paar Wochen auf ihn gestoßen, in den sozialen Medien. Er postete ein Video. Darin sagte er über einen anderen, dass er ein Gakalari sei. Das sagt heute kein Mensch mehr. Ja, er hat es oft gesagt. Es wird benutzt, um jemanden einen Trottel zu nennen. Aber eigentlich ist es die schweizerische Version von Kokolores. Aha. Ein Synonym für Unsinn oder Blödsinn. Die Schweizer haben daraus ein Schimpfwort gemacht. Ich habe ihn sofort wiedererkannt, an der Aussprache. Sie glauben, den Mörder Ihrer Mutter anhand eines Wortes wiedergefunden zu haben? Ja, Sprache ist etwas sehr Persönliches. Hat er Ähnlichkeiten mit dem Mann, der mit Ihrer Mutter wanderte? Er hat sich äußerlich verändert, aber den Kakalari wurde er nicht los. Wer ist der Mann? Er heißt Rolf Berchtold und er arbeitet als Controller bei einer größeren Firma. Was arbeitete der Freund Ihrer Mutter? Er hatte ebenfalls mit Zahlen zu tun. Wenn die Polizei den Fall abgeschlossen hat, muss er sich nicht verstecken. Doch, das muss er, weil er sich vor mir verstecken muss. Sie sind seit 2 Jahren hinter ihm her. Mehr oder weniger? Es gibt erwiesenermaßen Mörder, die ganz ruhig schlafen und das bis an ihr Lebensende. Ich werde ihn stören und Sie werden mir dabei helfen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das will. 2000 Franken? Das ist aber noch weit entfernt von einem fünfstelligen Honorar. Das ist auch nur der Anfang. Kommen Sie. Wohin soll ich mitkommen? In ein anderes Hotel. -4 Sterne im Vergleich zu hier, aber für Sie sehr lohnenswert. Ich hatte meine Zweifel, doch der Fall klang interessant und wenn er sich in Luft auflöste, hatte ich immerhin 2000 Franken auf sicher. Wir nahmen ein Taxi und landeten vor einem Haus, das nicht nach Hotel aussah, aber trotzdem eines war. Im Zimmer 48 erwartete mich eine Überraschung. Maloney! Was für eine Freude! Meine Begeisterung hält sich in Grenzen. Dieser Fall wird Sie begeistern. Der Fall plus Achim Bleising sorgt für wenig Begeisterung. Also, was ist los? Ich dachte, ihr seid befreundet. Ja, er kann es nur nicht richtig zeigen. Wenn ich alles zeigen würde, käme schon bald die Polizei. Jetzt mal ganz ruhig, Maloney. Ich habe Sie als zweitbesten Privatdetektiv weiterempfohlen. Sie sind ein Scharlatan. Wenn ich für Frau Erler arbeite, dann ohne Sie. Das geht nicht. Also, Achim Bleising genießt mein Vertrauen. Dann bin ich raus. Das geht nicht, Maloney. Mir ist ein kleines Malheur passiert. Das überrascht mich nicht. Und seit wann kennen Sie französische Wörter? Hier in der Schweiz geht es nicht ohne. Trottoir, Perron. Als Deutscher verzweifelt man nicht nur am Schweizerdeutsch, sondern auch daran, dass ihr unzählige französische Wörter benutzt. Aber ich bilde mich weiter. Sie sollten einen neuen Beruf erlangen. Vielleicht Garderobier. Was soll das? Können Sie nicht einfach zusammenarbeiten wie erwachsene Menschen? Ich bin voll dabei. Ich weniger. Wir haben Sie mit dem Honorar gelockt, Maloney. Geht es nur um Kohle? Nein, aber in gewissen Situationen geht es für mich um Schmerzensgeld. Gut, gut, gut. 3.000. Lindert das den Schmerz? Das ist immer noch weit entfernt von fünfstellig. Meine Mutter wurde ermordet. Und Sie feilschen um ein paar Franken? Mein Kollege arbeitet gratis. Das tue ich nicht. Er arbeitet für wenig Geld. Und Sie kriegen auch wenig für Ihr Geld. Sie kriegt Belloni. Ist das etwa wenig? Was genau soll ich tun? Berchtold kennt mein Gesicht. Wir benötigen einen Profi, der ihn ein wenig einschüchtert. Wie stellen Sie sich das vor? Sie haben ein Selfie gemacht. Das wird ja immer schlimmer. Ich mache keine Selfies. Doch, doch, doch. Auf einer Wanderung. Und im Hintergrund sieht man, wie ein Mann eine Frau wegstößt. Das ist plump. Ja, es funktioniert. Mhm. Was ist, wenn er das Foto sehen will? Sie sind ein Profi, Maloney. Er wird es Ihnen abnehmen. Profis im Lügen sind Werbeleute und Politiker. Sie werden sofort erkennen, ob er es war. Das ist der Instinkt des Profis. Ach. Nehmen Sie die Fähre auf, Maloney. Das heißt Fährte. Sind Sie in Ihrem Online-Kurs noch nicht so weit? Ich bilde mich auf verschiedenen Ebenen weiter. Da kann schon mal etwas durcheinander geraten. Ich willigte schließlich ein, aber ich hatte meine eigenen Ideen. Frau Erler zeigte mir das Video, auf dem Herr Berchtold den Gagalari von sich gab. Er war ein rundlicher Herr mit einem sympathischen Grinsen. Und wie viele Mörder sah er aus, als würde er die Mücken lieber streicheln, anstatt sie zu erschlagen. Am nächsten Morgen besuchte ich ihn. Sind Sie wegen eines Videos auf den sozialen Medien zu mir gekommen? Ja, wegen dem Gagalari. Damit habe ich einige Likes generiert, aber ich bin noch lange kein Influencer. Das interessiert mich nicht. Ich suche im Netz nach Menschen, die die Mundart pflegen. Da sind Sie bei mir falsch. Ich pflege nur ein paar Worte. Neben falsch mag ich auch das Wort Tüpfli-Schiesser. Auf Deutsch heißt das etwa auf einen Punkt kacken. Aber Tüpfli-Schiesser ist viel schöner. Ein Tüpfli-Schiesser ist ein Pedant. Und einmal ganz ehrlich, sind wir nicht alle kleine Tüpfli-Schiesser? Ja. Was ist mit dem Gagalari? Seit wann benutzen Sie dieses Wort? Ach, schon lange. Mein Vater hat es oft benutzt. Aber eher im Sinn von jemand, der viel Unsinn redet. Also ein Plauderi. Gut, das ist jetzt nicht weit bis zum Trottel. Ne? Ja. Darf ich ein wenig über Sie erfahren? Nein, ich glaube, ich werde mein Profil auf privat umstellen. Ich hatte keine Ahnung, dass das von so vielen Menschen angeschaut wird. Mit ein wenig nackter Haut würden es noch weit mehr Leute anschauen. Nein, das ist nicht mein Stil. Ich bevorzuge elegante Kleidung. Auch auf ausgedehnten Wanderungen. Was wollen Sie? Ich wandere oft und ich fotografiere oft. Und dabei mache ich so manchen Schnappschuss. Ich habe beim Wandern eine geliebte Person verloren. Ich spreche nicht gern darüber. Das überrascht mich nicht. Was soll das Theater? Wer sind Sie? Ich tausche die Schnappschüsse online, so wie Sie Ihre Sprüche. Und ein Schnappschuss landete auf einem Computer einer jungen Frau, die ihre Mutter verloren hat. Tödlich verunfallt auf einer Wanderung. Sagt Ihnen das etwas, Herr Berchtold? Verschwinden Sie. Sofort! Ich kann Ihnen meine Karte dalassen. Einfach nur weg! Sein Kopf färbte sich tiefrot und seine Hände zitterten. Das war eindeutig zu viel für eine kleine Aufregung. Vielleicht hatte meine neue Klientin tatsächlich recht und Herr Berchtold hatte vor 2 Jahren ihre Mutter ermordet. Im Hotelzimmer schilderte ich Berchtolds Reaktion. Frau Erler nickte fast ununterbrochen und Kollege Bleising starrte an die Decke, als würde da oben meine Begegnung mit Berchtold projiziert. Das ist doch eindeutig, oder? Er war es. Es gibt keine Beweise und keine Zeugen. Solange er leugnet, kann er damit durchkommen. Er hat ein neues Leben begonnen. Er könnte argumentieren, dass er unter Schock stand. Also 2 Jahre lang. Wir müssen uns eine Strategie ausdenken, wie wir zu einem Geständnis kommen. Ich werde mit ihm reden. Wie gut kennen Sie ihn? Ich habe ihn zusammen mit meiner Mutter getroffen. Wir gingen einige Male essen. Wie lange war er mit Ihrer Mutter zusammen? ein halbes Jahr. Hatten die beiden manchmal Streit? Das kam schon vor. Er ist impulsiv. Er kann sich extrem aufregen. Da kann einem Angst und Bange werden. Wir müssen ihn provozieren. Ich werde ihn provozieren. Das ist keine gute Idee. Wenn er ein Mörder ist, kann das gefährlich werden. Ich werde Sie beschützen. Diese Idee ist noch schlechter. Was schlagen Sie vor, Maloney? Wir warten erst einmal ab. Ich werde ab und zu bei ihm aufkreuzen. Wir müssen ihn dazu bringen, dass er aktiv wird. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Was ist, wenn er einfach wieder untertaucht? Lebt er allein? Er hat eine Freundin, aber sie lebt nicht mit ihm zusammen. Ich werde mit ihr reden. Das habe ich auch schon versucht. Keine Chance. Sie hat mich wie einen Vertreter abblitzen lassen. Ich werde es trotzdem versuchen. Wir müssen alles versuchen. Ja, wir müssen aber auch vorsichtig sein. Der Mann ist gefährlich. Am nächsten Morgen machte ich mich auf den Weg zu Caroline Maurer, die in einer großzügigen Neubauwohnung in einem der vielen neuen Wohnblöcke in der Stadt lebte. Die Frau, die mir öffnete, war groß und schlank und perfekt für ein Business-Meeting angezogen. Ich bin nicht Caroline. Ich bin Pia Maurer, Ihre Schwester. Ich würde gerne mit Caroline sprechen. Ich weiß nicht, wo sie ist. Sie sind in Ihrer Wohnung. Ich bin ab und zu hier, wenn ich in der Stadt bin. Worum geht es eigentlich? Um den Freund von Caroline, Herrn Berchtold. Die beiden sind nicht mehr zusammen. Sie haben sich getrennt. Caroline wollte nicht mehr. Wann haben sich die beiden getrennt? Vor 2 Wochen. Caroline ist daraufhin nach London geflogen, um etwas Abstand zu gewinnen. Ist sie immer noch in London? Sie ist vor 2 Tagen zurückgekommen. Dann wohnt sie jetzt wieder hier. Ja, schon. Aber gestern war sie nicht hier. Finden Sie das nicht seltsam? Warum? Sie können tun und lassen, was Sie will. Kann ich Ihre Handynummer haben? Sicher. Nur wenn Sie mir sagen, wer Sie sind und was Sie von ihr wollen. Mein Name ist Philip Maloney. Ich bin Privatdetektiv. Ein Detektiv, der etwas von meiner Schwester will? Es geht in erster Linie um Ihren Ex-Freund. Wenn Sie Caroline erreichen, sagen Sie ihr, dass ich Ende Woche wieder weg bin, ja? Jetzt muss ich aber zu einem Termin. Sie hielt mir ihr Handy vor die Nase. Ich tippte die Telefonnummer ihrer Schwester in mein Gerät und versuchte umgehend mein Glück. Sie meldete sich nicht. Dafür meldete sich mein Kollege Achim Bleising. Da schon bald Mittag war, wollte er mich in einem Restaurant treffen. Ich ahnte schon, wer bezahlen sollte. Die Küche hat Top-Bewertungen. Nicht aber der Service. Es kann eine Weile dauern, bis wir bedient werden. Kein Problem. Wir können auch da drüben im Park ein Sandwich essen. Nein, mein Magen braucht etwas Reichhaltiges. Die Mittagsmenüs kosten alle 22 Franken und mehr. Das ist nicht teuer, wenn die Qualität stimmt. Ach, Sie laden mich ein. Ja, das würde ich gerne. Aber ich habe in der Hektik vergessen, Geld einzustecken. Das haben Sie vorsätzlich gemacht. Nein, das habe ich nicht. Sie können auch mit Ihrem Handy bezahlen. Nein, das geht hier nicht, Maloney. Laden Sie mich ein. Wollten Sie mich nur deshalb sehen? Nein, wegen meiner Klientin. Ich befürchte, dass Katharina Erler einen Fehler macht. Sie befürchten, dass sie zu Berchtold geht? Sie ist einfach weg, ohne mir etwas zu sagen. Und sie reagiert nicht auf meine Textnachrichten. Ja, vielleicht hat sie eingesehen, dass Sie nichts taugen. Ich mache das anders als Sie, Maloney. Ich bin sozusagen Privatdetektiv 3.0. Eher 0.0. Es ist eine neue Zeit, Maloney. Mit neuen Möglichkeiten. Schauen Sie hier. Was ist das? Ein GPS-Tracker. Aha. Meine Klientin trägt ihn mit sich herum. Sie überwachen Ihre Klientin? Ja, sie hält sich bereits in der Nähe von Berchtold auf. Wir sollten sie davon abhalten, einen Fehler zu begehen. Mist. Sie geht auf das Haus zu. Wir müssen handeln, Maloney. Dann lassen Sie uns endlich eine Bestellung aufgeben. Berchtold hat einen Job. Er wird um diese Zeit kaum zu Hause anzutreffen sein. Ja, das ist einleuchtend. Da, der Kellner hat uns entdeckt. Wir können bestellen, Maloney. Es dauerte unendlich lange, bis die Teller endlich auf unserem Tisch landeten. Das Essen schmeckte nicht schlecht, aber Bleisings Gerät. Das Essen machte daraus eine Qual. Eine Stunde später befanden wir uns in der Nähe von Berchtolds Haus. Frau Erler war alles andere als erfreut, als sie uns sah. Sind Sie mir gefolgt? Waren Sie bei Berchtold? Ich habe mich nur ein wenig umgeschaut. Sie waren in seinem Haus. Nein! Und ich war vorsichtig. Haben Sie ihn gesehen? Nein. Sie beschatten mich. Das ist nicht fair. Ich sehe es als meine Aufgabe an, Sie zu beschützen. Oh, wie edel. Überführen Sie besser diesen Berchtold. Das geht nicht so einfach. Sagen Sie doch auch etwas, Maloney. Also gut, ich sage auch etwas. Ist das alles? Seine Freundin hat sich von Berchtold getrennt. Ah ja. Sie haben mit ihr gesprochen? Nein, aber mit ihrer Schwester. Dann könnten wir seine Ex auf unsere Seite ziehen. Kann doch sein, dass er eine Bemerkung fallen ließ. Oder dass er eine Andeutung machte. Vielleicht hat sie ihn deswegen verlassen. Ich habe ihre Handynummer, aber sie nimmt keine Anrufe entgegen. Wenn sie mitmacht, könnten wir ihm eine Falle stellen. Es gibt Menschen, die reden im Schlaf. Weshalb sollte er nicht im Schlaf über seine Tat sprechen? Das ist eine tolle Idee, Maloney, finden Sie nicht? Geständnisse im Schlaf taugen vor Gericht nichts. Da geht jemand zum Haus. Könnte eine Putzhilfe sein. Sie hat einen Schlüssel. Das bedeutet doch, dass er nicht zu Hause ist. Ja, er arbeitet doch um diese Zeit. Sie ist schon wieder da? Sie scheint aufgelöst zu sein. Da stimmt etwas nicht. Nur wenige Minuten später hörte man Sirenen. Mehrere Fahrzeuge fuhren zu Berchtolds Grundstück. Polizisten begannen damit, Absperrungen zu errichten. Es sah alles nach einem Gewaltverbrechen aus. Die Frage war nur, wer in dem Haus getötet worden war. Wir gingen einen Kaffee trinken. Mein Kollege versuchte auf seinem Handy so viele Informationen wie möglich zu sammeln. Danach gingen wir wieder zu Berchtolds Haus. Ich ging auf die Absperrung zu und sprach einen der Polizisten an. Er musterte mich und schüttelte dabei den Kopf. Man hat uns alle vor Ihnen gewarnt, Maloney. Es gab sogar einen Zweitageskurs Umgang mit Privatdetektiven im Allgemeinen und mit Philip Maloney im Speziellen. Das ist zu viel der Ehre. Wann wird man die Polizeikantine nach mir benennen? Haben Sie etwas mit diesem Fall zu tun? Hier gibt es einen Fall. Spielen Sie nicht den Scheinheiligen. Der Mann, der hier wohnt, war schon einmal in ein Verbrechen verwickelt. Eines, das nie aufgeklärt wurde. Ja, das war auch Teil des Kurses. Die Pseudo-Verbrechen. Privatdetektive erfinden Verbrechen, um sich wichtig zu machen und um Klienten auszunehmen. Ich habe mehr Fälle gelöst als die hiesige Polizei. Ja, was zu beweisen wäre? Ich benötige nur eine klitzekleine Information. Wer wurde tot aufgefunden? Ach, die Meldung geht sowieso gleich raus. Bei dem Toten handelt es sich um den Mieter des Hauses. Rolf Berchtold ist tot. Hm. Er hat vor 2 Jahren eine Frau getötet und wurde dafür nie belangt. Ist das erwiesen oder ist das einer dieser haarsträubenden Fälle, die nur in Ihrem Kopf existieren? Es ist erwiesen, dass es bei Tötungsdelikten eine hohe Dunkelziffer gibt. Das ist überhaupt nicht erwiesen. Morde, die als Unfälle getarnt werden. Wenn Ungereimtheiten auftauchen, gehen wir dem nach. Das ist überall so. Das ist Polizeiarbeit, Maloney. Sie bekommen nur das Wenigste davon mit. Als ich etwas erwidern wollte, erhielt ich einen Anruf. Ich nutzte die Gelegenheit und ging zu Frau Erler und Achim Bleising, die es sich auf einer Parkbank gemütlich gemacht hatten. Er ist tot, Maloney. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus. Das ist verrückt. Wir müssen reden, Frau Erler. Was? Wieso? Sagen Sie ihr, was Sie gemacht haben. Was hat er gemacht? Ich wollte nur sicher sein, dass Sie keinen Blödsinn machen. Sie sind mir gefolgt. Nicht direkt. Sie überwachen mich? Sie waren auf dem Grundstück. Na und? Ich schaute durch die Fenster. Was ist, wenn die Polizei Ihre Fingerabdrücke findet? Es reicht. Sie sind beide entlassen. Berchtold ist tot und damit ist der Fall für mich erledigt. Die Polizei wird Ihnen auf die Schliche kommen. Ich habe ihn nicht getötet. Sie hatten es vor, nicht wahr? Er hätte niemals gestanden. Ja, ich habe daran gedacht. Aber ich will mir doch meine Zukunft nicht verbauen. Sollen wir glauben, Maloney? Ach so. Wer könnte es sonst gewesen sein? Ich habe da eine Idee. Seine Ex? Ich habe ihre Handynummer und ich habe ihre Adresse. Ich komme mit. Das werden Sie nicht tun. Sie werden mir jetzt sofort sagen, wie Sie mich beobachtet haben. Das geht ganz einfach, mit GPS-Daten. So wie man Hunde, Katzen oder Kinder überwacht. Ach, ich könnte Sie anzeigen. Das ist keine gute Idee. Ganz so schlecht ist die Idee nicht. Ich will mein Geld zurück. Ich habe noch gar keines erhalten. Und ich nur 1000. Und die geben Sie mir zurück. Ich habe nicht so viel dabei. Dann leihen Sie das Geld bei Maloney. Ich habe ihm schon das Mittagessen bezahlt. Und jetzt muss ich zu Frau Maurer. Wir sollten in aller Ruhe reden. Zeigen Sie mir das Gerät, mit dem Sie mich überwacht haben. Er zeigte auf ihre Handtasche. Ich machte mich aus dem Staub und fuhr zur Wohnung von Frau Maurer. Auch diesmal öffnete die Schwester. Allerdings sah sie weniger gut geschminkt aus. Es ist überall online. Sie haben die Leiche gefunden. Sie wussten davon. Meine Schwester hat mich angerufen. Ist sie auf der Flucht? Sie wird sich der Polizei stellen. Sie hat einen Anwalt. Was ist geschehen? Sie wollte am Morgen ein paar Dinge aus der Wohnung holen. Sie befürchtete, dass Berchtold ihren Kram, wie er es nannte, wegwerfen würde. Berchtold war da und anfangs ganz normal. Aber dann hat er sie gepackt und ihr gedroht, sie zu töten, wenn sie nicht zu ihm zurückkommt. Und dann hat sie ihn getötet. Sie griff zu einer Schere. Berchtold begann sie zu würgen. Es war Notwehr. War er zuvor schon gewalttätig geworden? Er war aufbrausend und ein Narzisst. Warum muss ich das immer alles wiederholen? Sie hat schon einmal einen Mann getötet. Nein, meine Schwester ist doch keine Killerin. Aber sie gerät immer wieder an ähnliche Männer. Wo ist sie jetzt? Sie bespricht sich mit ihrem Anwalt. Hat Berchtold ihr gegenüber die Frau erwähnt, die bei einer Wanderung ums Leben kam? Nein, das hat sie an ihm gestört. Er hat nie über die Vergangenheit gesprochen. Er sagte ihr nur, dass er eine Freundin durch einen Unfall verloren hätte. Er hat diese Frau vermutlich getötet. Das ist gut. Sie finden es gut, dass er eine Frau getötet hat? Ich meine doch nur, dass das meiner Schwester helfen wird. Ich muss ihr das sofort sagen. Die Koffer da drüben, sind das Ihre? Ja, ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich die meiste Zeit in London lebe. Gleich kommt mein Geschäftspartner, er holt mich ab. Geschäftspartner oder Anwalt? Hä? Tun Sie nicht so scheinheilig. Sie sind Caroline Maurer und Sie planen Ihre Flucht. Benutzen Sie dazu die Identität Ihrer Schwester? Es ist jetzt besser, wenn Sie gehen. Warum? Haben Sie eine Schere dabei? Es war Notwehr. Dann stellen Sie sich der Polizei. Später vielleicht. Die Briten werden Sie ausliefern. Vielleicht auch nicht. Der Brexit kann für ziemlich viel Chaos sorgen. Damit kommen Sie nicht durch. Wir werden sehen. Das, was Sie getan haben, ist eine ziemliche Hypothek für ein neues Leben. Ach, die Hypotheken sind heute so billig. Bald schon werden die Banken uns alle bezahlen, damit wir noch Geld auf den Konten lassen. In London tut sich einiges, auch was alternative Währungen angeht. Bye-bye. Ich hielt sie nicht auf, weil ich davon ausging, dass sie die Polizei früher oder später aufspüren würde. Doch ich hatte mich getäuscht. Und das gleich doppelt. Es gab keine Schwester. Und Frau Maurer hatte offenbar vorgesorgt und sich einen neuen Pass besorgt. Wie damals der Mann, den sie getötet hatte, begann sie ein neues Leben. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Ein neues Leben.